Let's turn to Acts chapter 2 and we'll continue with our series in the book of Acts. Dann blättern wir in die Apostelgeschichte, Kapitel 2, und wir wollen mit unserer Serie aus der Apostelgeschichte fortfahren. And let's pray. Und wollen vorher beten. Father in heaven, thank you for the scriptures. Vater im Himmel, danke für die Schrift. This historical document that we have. Für dieses historische Dokument, das wir besitzen. Inspired by you. Inspiriert durch dich. And given to us. Und uns gegeben. Bless it to our hearts. Segne es in unseren Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, we're coming to the end of Acts chapter 2. Wir kommen also an das Ende von Kapitel 2 der Apostelgeschichte. The church was born. Das ist die Geburtsstunde der Gemeinde. And as we read these last few verses, und wenn wir diese letzten paar Verse lesen, I want you to think of one word that could describe what they are experiencing. Dann möchte ich, dass ihr an ein Wort denkt, was beschreiben könnte, was diese Menschen damals erlebt and haben. Will be the crown of our vision. Und das wird auch die Krone auf unserer Vision sein. To come, also zu kommen, experience Christ in a church family, Christus in einer Gemeindefamilie zu erleben, to grow, zu wachsen, into who God has created you to be, in das hineinwachsen, wozu Gott dich geschaffen hat, to go, und zu gehen, and affect your world for Jesus. Um deine Welt für Jesus zu beeinflussen. Through prayer, durch Gebet, purity, durch Reinheit and purpose. Und durch einen Sinn, durch eine Through Bestimmung. Prayer we can move mountains and change lives. Durch Gebet können wir Leben verändern und Berge versetzen. And we talked about purpose, und wir haben über den Sinn gesprochen, to experience and express the love of God in all we do. Dass wir die Liebe Gottes erleben und ausdrücken in allem, was wir tun. Now let's read this and think of a word that comes to mind. Und während wir das lesen, denkt an ein Wort, das euch dabei einfällt. They devoted themselves to the apostles' teaching, verse 42, and to the fellowship, and to the breaking of bread, and to prayer. Sie überhielten fest an der Lehre der Apostel, an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und am Gebet. Everyone was filled with awe. Es kam über alle eine heilige Furcht. And many wonders and miraculous signs were done by the apostles. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. All the believers were together and had everything in common. Alle aber, die gläubig geworden waren, hatten Gütergemeinschaft. Now remember that this was a festival. Nun erinnert euch, das Ganze war ein Fest. So there was God-fearing people coming from the whole empire. Also waren gottesfürchtige Menschen aus dem ganzen römischen Reich versammelt. So after the church was born, a lot of them just didn't want to go home. Und nachdem die Gemeinde geboren wurde, wollten viele gar nicht mehr nach Hause. So there was a lot of people who just took them in and fed also them. Also waren eben viele da, die einfach andere aufgenommen haben, sie ihnen zu essen gegeben haben. So verse 44 again, all the believers were together and had everything in common. Und in Vers 44 steht, sie waren alle zusammen und hatten alles gemeinsam. Selling their possessions and goods, sie verkauften ihre Güter und Habe. They gave to anyone who had need. Und der Erlös wurde nach dem Bedürfnis der Einzelnen unter alle verteilt. Every day they continued to meet together in the temple courts. Täglich kamen sie einmütig im Tempel zusammen. They broke bread in their homes, brachen das Brot in den Häusern. And ate together with glad and sincere hearts, und nahmen ihre Mahlzeiten ein mit Freuden und Einfalt des Herzens. Praising God and enjoying the favor of all the people. Sie lobten Gott und ließen Güte walten gegenüber dem ganzen Volk. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Der Herr aber führte der Gemeinde täglich neue Glieder zu, die gerettet wurden. So I'm going to put a word up here and you probably already realize what it is. Ich möchte hier oben ein Wort anheften und ihr wisst wahrscheinlich schon, was es ist. They had unity. Sie hatten Einheit. They had fulfilled the prayer of Jesus in John 17. Sie haben das erfüllt, worum Jesus in Johannes 17 gebetet hat. He prayed, Father, I pray that they would be one as we are one. Er hat gebetet, Vater, ich bitte, dass sie eins sind, so wie wir auch eins sind. And that's what unity is. Und das bedeutet Einheit. That we are acting as one. Dass wir wie einer funktionieren. We are in agreement, und handeln. Wir stimmen miteinander überein. In harmony. Und wir sind in Harmonie. And today I would like to talk about what makes us one. Und heute möchte ich darüber sprechen, was uns zu einer Einheit macht. And if you turn with me to Ephesians chapter 4, und wenn ihr mit mir in den Epheserbrief blättert, Kapitel 4, I'll just read a couple more verses and then we'll go on. Dann möchte ich noch ein paar Verse lesen und dann fortfahren. Okay. This is Ephesians 4, verse 1. It says, hier Vers 1. As a prisoner for the Lord, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Und nun ermahne ich euch als ein Gefangener im Herrn, Führt euer Leben so, wie es eurer Berufung würdig ist. Be humble and meek. Habt Demut und Milde. Be long-suffering. Seid langmütig. Bearing with one another in love. Und habt euch herzlich lieb. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Legt allen Nachdruck auf die Einheit im Geist. Now I want you to skip to the last verse of the chapter. Und jetzt schaut euch mal den letzten Vers in diesem Kapitel an. But let's actually go to verse 31. Oder Vers 31. Let's go to verse 30. Fangen wir bei 30 an. Do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Betrübt nicht Gottes Heiligen Geist, der euer Bürge ist, auf den Tag der Erlösung. Get rid of all bitterness, rage and anger. Ferne sei von euch alle Bitterkeit, aller Groll, aller Zorn. Now that's a command for us to throw away. Das ist also ein Befehl an uns, alles abzulegen oder throw wegzuwerfen. Throw away bitterness. Die Bitterkeit abzulegen. Rage and anger. Den Wut und den Zorn. Brawling and slander. Zanken und Lästern. Along with every form of malice. Ja, alles was böse ist. And then here, verse 32, be kind and compassionate one to another. Seid voller Güte und Freundlichkeit gegeneinander. Forgiving each other just as Christ forgave you. Vergebt euch gegenseitig, wie er Gott in Christus euch vergeben just hat. As in Christ God forgave you. So wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. What unites us more than anything that we could possibly think of? Was bringt uns mehr zusammen als alles andere, an das wir denken? Is that in Christ? Es ist die Tatsache, dass in Christus we have all been forgiven. Uns allen vergeben wurde. Remember the three things that changed our lives. Denkt an die drei Dinge, die unser Leben verändert hat. My past is forgiven. Meine Vergangenheit ist vergeben. I have a purpose for living. Ich habe einen Sinn in der Gegenwart. And my home is in heaven. Und mein Zuhause ist im Himmel. These three things, they transform us. Diese drei Dinge verändern uns. If we believe them and receive them. Wenn wir sie glauben, wenn wir sie annehmen. Now forgiveness is such a key. Vergebung ist so ein Schlüsselwort. Because it brings us all on the same level. Weil es uns alle auf das gleiche Niveau bringt. To be forgiven of my past. Dass meine Vergangenheit vergeben ist. And I put this little thing dripping here. Und ich habe dieses Tuch hier aufgehängt, diesen Tropfen drauf. For those on the tape, on the cross I have two pieces of white linen hanging. Also die jetzt nur auf Band zuhören, auf CD, es hängen zwei weiße Leintücher über das Kreuz. And the one on the right, I have red wine dripping, drop by drop. Und auf dem rechten ist so ein roter Weinfleck, der heruntertropft. Just every 5 seconds or so, a drop comes. Alle 5 Sekunden oder so tropft von dort oben ein Tropfen herunter. And in the book of Isaiah, it says that though our sins are like scarlet. Und im Buch Jesaja steht, obwohl unsere Sünde wie Purpur ist. God will make us white as snow. Wird uns Gott doch so weiß wie Schnee machen. And there's a story in Luke chapter 7. Und es gibt eine Geschichte in Lukas Kapitel 7. That Jesus had gone to the house of a Pharisee. Dass Jesus in das Haus eines Pharisäers kam. And while they were laying there eating. Und als sie da zu Tisch lagen und gegessen haben. This woman kind of sneaks in. Da kam so eine Frau herein. Sie ist eigentlich hereingeschlichen. And she finds her way to the feet of Jesus. Und sie macht ihren Weg zu den Füßen Jesu. And she's weeping. Und weint. And she weeps on his feet. Und sie weint auf seine Füße drauf. And then she cleans the feet with her hair. Und dann beginnt sie die Füße zu reinigen mit ihren Haaren. And then she kisses his feet. Und dann küsst sie auch noch seine Füße. And she takes this very expensive perfume and pours them on his feet. Und nimmt dieses sehr sehr teure Parfum und beginnt seine Füße damit einzubalsamieren. And this religious leader. Und dieser religiöse Führer. Says to his friends. Er sagt zu seinen Freunden, die dabei waren. If he only knew who this was. Wenn der nur wüsste, wer das ist. He wouldn't let her do this. Er würde das nicht zulassen. Because she's a sinner. Denn sie ist eine Sünderin. But the Lord, being God in the flesh, knew what they were thinking and saying. Aber der Herr, Gott im Fleisch, wusste natürlich, was sie sagten. And he said, Simon, I want to ask you something. Und er hat gesagt, Simon, ich möchte dich etwas fragen. So he says, answer me a question. Beantworte mir doch eine Frage. A man had two debtors. Ein Mann hatte zwei Schuldner. One owed him 500 denarii and one owed him 50. Einer hat ihm 500 Denare geschuldet, der andere 50. And realizing that neither could pay him back, und da er wusste, dass keiner von beiden seine Schulden bezahlen konnte, he canceled both debts. Hat er beiden die Schuld erlassen. Who do you think would love him more? Wer glaubst du, würde ihm mehr lieben? And Simon said, well, the one who owed him 500. Und der Simon sagte, naja, natürlich der, der 500 Schulden hatte. And the Lord said, that's correct. Und der Herr hat gesagt, das stimmt. He says, you see, Simon, I came to your home. Und er sagt, Simon, siehst du, ich kam in dein Haus. You didn't kiss me. Du hast mich nicht geküsst. You didn't wash my hands. Du hast auch nicht meine Hände gewaschen. You didn't clean my feet. Hast mir die Füße nicht gewaschen. You really didn't do anything. Du hast eigentlich nichts getan. This woman has washed my feet with her tears. Diese Frau hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen. Dried them with her hair. Hat sie mit ihren Haaren abgetrocknet. And then she put very expensive perfume on my feet. Und dann hat sie sehr teures Parfüm auf meine Füße gegeben. You didn't even put that on my head. Du hast mir nicht einmal das Haupt gesalbt, den Kopf. And then the Lord said, und dann hat der Herr gesagt, you see, those that are forgiven much, siehst du, denen viel vergeben wurde, they love much. Die lieben auch viel. But those that are forgiven little, they aber, love little. Aber denen wenig vergeben wurde, die lieben auch wenig. And this is what binds us together. It's the love of God. Und das ist das, was uns verbindet. Es ist we die Liebe Gottes. About our purpose. Wir haben über unsere Bestimmung gesprochen. We talked about prayer, purity and purpose. Wir haben über Gebet, über Reinheit und über Bestimmung gesprochen. And our purpose is to experience the love of God. Und unsere Bestimmung ist es, die Liebe Gottes zu erleben and to express it. Und sie auch auszudrücken. But to experience the love of God is to receive his forgiveness. Aber die Liebe Gottes zu erleben bedeutet, seine Vergebung zu erfahren. But how many of us are afraid to be honest with God? Aber wie viele haben Angst davor, ehrlich zu sein mit Gott? And we'd rather be forgiven little. Und es wäre uns fast lieber, dass uns wenig vergeben wird. But when we're forgiven little, we love little. Aber es ist so, wenn uns wenig vergeben ist, dann lieben wir auch wenig. Those that are forgiven much, love much. Denen viel vergeben wurde, die lieben auch sehr and viel. And this is what we experience in the body of Christ. Und das erlebt man ja im Leib Christi. We experience his love. Wir erfahren seine Liebe and we express his love. Und wir drücken seine Liebe aus. And what binds us together more than anything, und was uns zusammenbindet, mehr als alles andere, ist, that we who put our faith in Jesus, ist die Tatsache, dass wir, die wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, we have been forgiven a lot. Uns ist viel vergeben. Now I'd like you to try something with me and ich hätte gerne, dass ihr etwas mit mir ausprobiert. Ich habe so ein Stück Papier auf euren Sessel gelegt. Und ich würde gerne, dass ihr das Stück Papier in zwei Hälften reißt. Und den einen Abschnitt hebt euch für später auf. Und ich hätte gerne, dass ihr euch einen Moment Zeit nehmt. I know this is going to sound really religious, but it's not. Und ich weiß, dass es jetzt sehr religiös klingt, aber es ist es in Wahrheit gar nicht. Especially maybe if you're visiting today, you're going to think, oh my gosh, you besonders vielleicht die Besucher, die werden sich vielleicht denken, oh nein, hättest du sehen sollen, was die gemacht haben. We only do this once every 20 years. Aber wir machen das nur einmal alle 20 Jahre. Really, we don't do this every week. Also wir machen das wirklich nicht jede Woche. Only this week and next week. Nur diese und nächste Woche. I want you to think about this week. Ich möchte, dass ihr über die vergangene Woche nachdenkt. And I just want you to, don't put your name on this. Und schreibt bitte nicht euren Namen drauf. I just want, and you can use initials. You don't have to write the words out. You can write in code. Und man kann auch nur die Initialen verwenden. Man muss die Namen nicht ausschreiben. I just want you to write down. Ich möchte einfach, dass ihr aufschreibt. Something that you failed in. Etwas, eine Sache, in der ihr versagt habt. I screamed at my kids. Ich habe mit meinen Kindern geschrien. Unkind, I lied, I cheated at ich war work. Unfreundlich, ich habe vielleicht gelogen, ich habe etwas Unehrliches getan in der no Arbeit. One's read this. Und das wird ja kein anderer lesen. No one will read this. But I want to do something with it. Aber ich möchte gerne etwas and damit I just tun. Want you to quickly jot down some of the things you failed in. Und ich möchte, dass ihr ganz kurz aufschreibt, die Dinge, wo ihr diese Woche versagt that habt. You would need forgiveness for. Dinge, für die ihr Vergebung braucht. Let's just take a minute. Und diese Minute wollen wir uns nehmen. There's also the things that you didn't do that you could have done. Like pray for somebody. Und es gibt natürlich auch die Dinge, die ihr nicht getan habt, aber hättet tun können. Spend time with your kids. Wie zum Beispiel für jemanden beten oder Zeit mit den Kindern zu verbringen. Something like that. etwas in die Richtung. Buy your wife a flower or something, you know. Deiner Frau Blumen kaufen. Okay, when you're done, just pass them to the center and we'll just collect them all. Wenn ihr fertig seid, könnt ihr sie einfach in die Mitte weiterreichen. Wir sammeln sie dann ein. Yeah, if you can just turn it upside down and pass it to the center. Man kann es umdrehen und zum in die Mitte durchgeben. And then have some of the guys collect them. And then I want you to turn with me to Colossians chapter 2. Und dann möchte ich, dass ihr in den Kolosserbrief geht, Kapitel 2. Starting with verse 13. Beginnend mit Vers 13. Are you ready? Okay. Geht schon? It says, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your sinful nature. Ihr wart ja tot und stecktet auch ganz und gar in eurer Sünde und in eurer ungöttlichen Art. God made you alive with Christ. Nun aber hat Gott euch in der Gemeinschaft mit ihm zum Leben geführt. He forgave us all our sins. Er hat euch alle Fehltritte verziehen. See, this is what unifies us. Das ist das, was uns vereint. More than anything. Mehr als alles andere. What we have in common, was wir gemeinsam haben, is that God forgave us all of our sins. Ist die Sache, dass Gott uns alle unsere Sünden vergeben hat. Sometimes we forget what that word all means. Und manchmal vergessen wir, was alles bedeutet. You know, if every one of these drops just represented one day, denn wenn jeder dieser Tropfen, der da heruntertropft, einen Tag repräsentieren würde, after a while, it's a pretty big picture. Nach einiger Zeit ergibt es ein ziemlich großes Bild. Drop by drop. Ein Tropfen nach dem anderen. And what it says here, having cancelled the written code with its regulations. Und dann steht weiter, er hat den Schuldzettel, dessen Inhalt uns verklagte, that was against us, und der gegen uns war, that stood opposed to us, der gegen uns stand, he took it away, nailing it to the cross. Er hat ihn weggenommen und hat ihn ans Kreuz genagelt. And having disarmed powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Er hat alle Mächte und Gewalten entwaffnet, an den öffentlichen Pranger gestellt und über sie einen Triumph davongetragen. Can you give me that whole pile? Könntet ihr mir vielleicht den ganzen Stoß geben? So I'm just going to take a moment and symbolically. Und ich möchte einen Moment nehmen und symbolisch. Yeah. Don't forget Gerald's, that's for sure, yeah. Yeah. Yeah, I'm going to put that up there. Yeah. Okay, if you just give me 1 minute. Okay, that's what. Oh, sorry. I forgot one. Okay. This is what the scripture says. Das ist das, was die Schrift sagt. That he took the testimony that was against us. Dass er diesen Schuldbrief genommen hat, der gegen uns stand. Actually, the list of everything that we ever failed in. Das bedeutet eine Liste von all den Dingen, in denen wir versagt und gesündigt haben. And that's just this week from us, you know. Und das ist ja nur die eine Woche von uns heute. That's just one of those drops. Das ist nur einer dieser Tropfen, der aus der Flasche tropft. But if we were to accumulate everything together, aber wenn man alles zusammenzählen würde, we would have a pretty big pile. Ergebe das einen ziemlichen Stoß. And this is what unifies us. Und das ist das, was uns vereinigt. That we've been forgiven. Dass uns vergeben wurde. And it's real. Und dass es Realität ist. Now there's a story in Matthew 18 that I'll just mention for a moment. Und es gibt eine Geschichte in Matthäus 18, wird es erzählt. There was another man who owed a great debt and he was forgiven. Da war ein anderer Mann, der auch eine große Schuld hatte und ihm wurde vergeben. Because he begged. Weil er gebettelt hat. And the man was going to have to sell his family into slavery to pay the debt. Der Mann war so kurz davor, seine Familie in die Sklaverei verkaufen zu müssen, um die Schulden zurückzubezahlen. Und so hat er gefleht um Barmherzigkeit. And he was given mercy. Und ihm wurde Barmherzigkeit gewährt. But then he saw someone who owed him something. Aber dann ist er jemanden über den Weg gelaufen, der ihm etwas geschuldet hat. It was just a little bit. Und das war nur eine ganz kleine Summe. And he grabbed the man by the neck and he started to beat him. Und er hat diesen Mann am Kragen gepackt und hat angefangen, auf ihn einzuschlagen. And then it was reported back to the first person. Und das wurde der ersten Person gemeldet. And he said, you know this guy that you forgave? Und ihm wurde gesagt, weißt du, dieser eine Mann, dem du so viel vergeben hast, he beat the snot out of somebody who owed him a little bit. Der hat einem anderen Mann wirklich zusammengeschlagen, weil ihm ein wenig Geld schuldig war. And so they found this guy, they brought him. Und so haben sie den wieder aufgetrieben und haben ihn zurückgebracht. To the king. Zu dem König. And the king said this in this is Matthew chapter 18. Und der König sagte Folgendes, und das steht in Matthäus 18. Verse 32. Vers 32. Then the master called the servant in. Dann hat der Herr, ließ der Herr den Knecht rufen. And he said, "You wicked servant." Und er sagte, du böser Knecht. I canceled all of your debt. Ich habe all deine Schuld erlassen. Because you begged me to. Weil du mich darum gebeten hast. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant just as I had mercy on you? Hättest du nicht auch Barmherzigkeit zeigen sollen an deinem Mitknecht, so wie ich sie über dich hatte? And this is where the whole thing we begin to fall short. Und hier kommen wir wirklich zu kurz. Because we forget what binds us together. Denn wir vergessen, was uns zusammenschweißt. Our sins, our past is forgiven. Unsere Vergangenheit ist vergeben. We have a purpose for living. Wir haben eine Bestimmung für unser Leben. And our home is in heaven. Und unser Zuhause ist im Himmel. Based on the fact that our past is forgiven. Und das basiert ja nur darauf, dass unsere Vergangenheit vergeben ist. And we just forget this. Und das vergessen wir. We forget how much we were forgiven. Wir vergessen, wie viel uns vergeben wurde. We forget how much Christ suffered. Wir vergessen, wie sehr Christus gelitten hat. This is interesting. I saw I don't know how this came to my I saw a little clip on. Did you see this? Maybe it's a Saudi Arabian prison. Und ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich habe so einen Videoclip gesehen. Ich denke, es war in Saudi Arabien aus einem Gefängnis. Yeah, it was in Saudi Arabia, and they were beating these young prisoners. Und die haben diese jungen Gefangenen geschlagen. And they were beating them with plastic pipes. Und die haben so Plastikrohre, Kunststoffrohre verwendet. Auf die Füße und auf die Hände. And these kids were losing their minds. Und die haben also wirklich fast ihren Verstand verloren darüber. And I remember Pastor Wurmbrand said that he was beaten so many times on his feet. Und ich kann mich erinnern, Pastor Wurmbrand hat erzählt, dass er so oft auf die Füße geschlagen wurde, that he could no longer walk. Dass er nicht mehr gehen konnte. And so he would sit when he would speak. Und so musste er immer sitzen, wenn er zu den Leuten gesprochen hat. He was 14 years in a Romanian prison. Denn er war 14 Jahre in Rumänien in einem Gefängnis. And constantly they beat them on the feet. Und haben sie immer wieder auf die Füße geschlagen. So when he would speak, he would just sit in a chair because his feet still hurt years later. Und als er sprach, musste er immer sitzen, weil selbst Jahre später seine Füße noch wehgetan haben. And I was just thinking of the so much pain. Und ich habe nur daran denken müssen, an all das Leid und die Schmerzen, die Menschen durchmachen today müssen. That we don't see. Und das heute, obwohl und wir sehen es nicht. All over the world in prisons, weltweit ist das so, in Gefängnissen. And the price that Jesus paid to go to the cross. Und den Preis, den Jesus bezahlt hat, indem er ans Kreuz ging. And the amount of sin that we have been forgiven. Und einfach diese Masse an Sünde, die uns vergeben ist. Isaiah chapter 1 verse 18 says, though your sins are scarlet. Jesaja 1 vers 18 heißt, obwohl deine Sünde blutrot ist, you will be white as snow. Wirst du weiß wie Schnee werden. And God has forgiven us everything in Christ. Und Gott hat uns in Christus alles vergeben. But then this is what happens. He says. Aber dann passiert Folgendes. In anger, his master turned him over to the jailers. To be tortured. Und er wurde sehr zornig und übergab ihn den Folterknechten. Until he should pay back all he owed. Bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Now, listen to this verse in verse 35. Und hört euch mal Vers 35 an. This is how my heavenly Father will treat each of you. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun. Unless you forgive your brother. From the heart. Wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergibt. See, my past has been forgiven. That's a fact. Seht ihr, es ist eine Tatsache, dass meine Vergangenheit vergeben but ist. I'll never experience my purpose for living, aber ich werde nie meine Bestimmung für mein Leben erleben. Unless I extend that forgiveness to everyone I know. Wenn ich nicht diese Vergebung, die ich erlebt habe, auch auf alle andere ausdehne, die ich kenne. Unless you forgive your brother from the heart. Es sei denn, du vergibst deinem Bruder von Herzen. Now, all of us have been in situations where we've been hurt. Wir alle sind schon in Situationen gestanden, wo wir verletzt wurden. And we've all been in situations where we have hurt someone. Und wir waren auch alle schon in einer Situation, wo wir jemanden wehgetan haben. And how do we forgive from the heart? Die Frage ist, wie vergibt man von Herzen? Like how do I really know I have forgiven this person, the husband who left or the wife who left or the teenager who did this or whatever? How do I know I've forgiven from the heart? Wie weiß ich, dass ich jemandem von Herzen vergeben habe, dem Teenager oder dem Ehemann, der halt weggegangen ist, der die Familie verlassen hat? Because if I don't forgive from the heart, denn wenn ich nicht von Herzen vergebe, I will live my life as though I was in a prison. Werde ich mein Leben wie in einem Gefängnis zubringen. The torturers will be my own conscience. Diese Folterknechte, das wird mein eigenes Gewissen sein. My own soul. Meine eigene Seele. I won't be able to sleep at night. Und ich werde nachts nicht schlafen können. My mind will torture me. Und meine Gedanken werden mich quälen. I will turn the situation over and over and over again. Ich werde diese Situation immer und immer wieder im Kopf herumdrehen. How can we forgive from the heart? Wie kann man von Herzen vergeben? I asked the Latinos this last night. Und ich habe gestern Abend die Latinos das gefragt beim Gottesdienst. And the answer that they gave me was this. Und die Antwort, die sie mir gaben, war folgende. Only God can do it. Nur Gott kann das machen. You can only forgive from the heart when you give it to God. Du kannst nur von Herzen vergeben, wenn du die Sache Gott gibst. And I thought, that's a good answer. Und ich habe mir gedacht, das ist eine gute Antwort. I can't forgive from the heart. Denn ich kann nicht von Herzen vergeben. I can forgive, I can try. Ich kann es versuchen. But from the depths of my, I really have to have God's help. Aber wirklich aus der Tiefe heraus, da brauche ich Gottes Hilfe. So we could say this. Und man könnte Folgendes sagen. I can't forgive from the heart until I give it to God. Ich kann nicht von Herzen vergeben, bevor ich die Sache nicht an Gott gegeben I really habe. Need God's help. Ich brauche wirklich Gottes Hilfe dafür. We'll never be one in the Spirit. Und wir werden auch nie eins im Geist sein. As a church. Als Gemeinde. We'll never have unity of the Spirit. Wir werden nie diese Einheit des Geistes haben. Until we can forgive from the heart. Bevor wir nicht von Herzen vergeben können. And I can't forgive from the heart unless I give this thing to God. Und ich kann nicht von Herzen vergeben, wenn ich diese Sache nicht Gott gebe. I don't want to just say I have forgiven and believe I have forgiven. Ich will es nicht nur sagen, dass ich vergeben habe und es auch selbst glauben. When I'm not really sure. Wenn ich mir nicht wirklich selbst sicher and then bin. I have bitterness seeping out of my life, und dann gibt es immer noch etwas Bitterkeit und die tropft so aus meinem Leben heraus. My life, und verunreinigt, vergiftet mein Leben. And then I'm not loving. I can't love. Und ich bin, ich kann nicht lieben. And that's our purpose. Ich bin lieblos. Und das wäre aber unsere Bestimmung. That we would experience His love and express it everywhere we go. Dass wir Gottes Liebe erfahren und ausdrücken, wo immer wir sind. Now just to close. How can I forget? Wie kann ich vergessen? Someone says, well, it's so hard to forget. Man sagt ja, es ist so schwer zu vergessen. It just always comes back to mind. Es kommt einfach immer wieder zurück in die Gedanken. I've tried for years. Ich habe seit Jahren versucht, ich das schon. This person who molested me. Diese Person, die mich belästigt hat, person who beat me. Die mich missbraucht hat, die mich geschlagen person hat. Who abused me. Diese Person, ja, die mich missbraucht hat. I just can't forget. Ich kann das nicht vergessen. The only way that we can forget der einzige Weg zu vergessen is through Romans 8:28, ist durch diesen Vers Römer 8, Vers 28. Which states that we know, und das heißt, dass wir wissen, that God dass Gott works all things for the good, alle Dinge zum Guten wirkt. For those who love him, für die, die ihn lieben. Who are called according to his purpose. Die berufen sind nach seinem Willen. Now that's the only way that I have forgotten situations in my life. Das ist wirklich der einzige Weg, durch den ich Situationen in meinem Leben vergessen because konnte. Because I could look back at them. Denn ich konnte auf sie zurückschauen. And see that if they had not happened. Und konnte sehen, dass wenn das nicht passiert wäre, I would not be where I am. Dann wäre ich nicht da, wo ich heute bin. So actually I can look back and thank God for a painful situation. Also ist es tatsächlich so, dass ich zurückschauen kann und Gott für eine schmerzhafte Situation danken kann. Because I know that pain, denn though ich it weiß, was unfortunate, obwohl dieser Schmerz da war und er nicht schön war, it forced me to God. Er hat mich zu Gott gezwungen. And I definitely would not be here in Austria. Und ich wäre sicherlich nicht hier in Österreich. I would not be serving the Lord today. Und ich würde auch heute nicht dem Herrn dienen. If it was not for a series of very painful situations in my childhood. Wenn es nicht eine ganze Serie an sehr schmerzhaften Erfahrungen in meiner Kindheit gegeben hätte. So look at the story of Joseph in Egypt. Und so schaut man sich die Geschichte des Josef an and in Ägypten. Now he's the governor. Der jetzt zu dem Zeitpunkt dann eben Gouverneur war. And he has two children. Und zwei Söhne hat. His brothers sold him into slavery. Seine Brüder haben ihn in die Sklaverei verkauft. These were the sons of Jacob. Das waren ja die Söhne Jakobs. And they just couldn't stand this second to the youngest son named Joseph. Und sie konnten den also nicht ausstehen, diesen zweitjüngsten Sohn. They couldn't stand him. He was like diesen Josef. Spoiled brat. Und das war dieser verwöhnte Bengel. Let's kill him. Let's get rid of him. Sie haben gesagt, lass uns ihn töten, lass uns ihn loswerden. They throw him into a pit. They were going to kill him. Also werfen sie ihn in eine Grube hinein, wollten ihn töten. And Reuben, the oldest brother, tries to save his life. Und dann ist da Reuben, der älteste der Söhne, und sagt dann. But while he's versucht, away, sein Leben zu retten. There's a caravan going on its way to Egypt, and they say, let's just sell him as a slave. Und während sie noch überlegen, sagt er, wir könnten ihn doch einfach als Sklaven verkaufen, denn da war gerade eine Karawane unterwegs. And the scriptures say that Joseph was flipping out, screaming. Und in der Schrift sagt, dass der Josef wirklich am Durchdrehen war und geschrien hat. Flipping out, sold to as a slave. Weil er dabei war, als Sklave verkauft zu werden, nach Ägypten verschleppt zu werden. Und dann ist er dort auch im Gefängnis. Dann wird er zum Gouverneur. Weil er für den Pharao einen Traum interpretiert. Und plötzlich ist er der mächtigste Mann unter dem Pharao im ganzen Reich. Und dann hat er zwei Söhne. Und dann hat er zwei Söhne. And he names the first one, und er nennt den ersten Forget. Vergessen. Manasse. How would you like to name your son Forget? Also wie würdet ihr euren Sohn, würdet ihr ihn Vergessen nennen? Watch the reasoning of Joseph. Aber schaut mal, was sich Joseph dabei gedacht hat. He says, I'm going to name my son Forget because I have forgotten my family. Also er hat sich gedacht, ich werde meinen Sohn Vergessen nennen, denn ich habe meine Familie vergessen. God has helped me to forget my family. Gott hat mir geholfen, meine ursprüngliche Familie so zu vergessen. So that I don't remember my family anymore, I'm going to name my son Forget. Und jetzt, wo ich meine Familie nicht mehr erinnern kann, nenne ich meinen Sohn Vergessen. Like the reasoning is so ridiculous. Aber das wäre sicher ein sehr absurder Denkweise. So he names his second son Fruitfulness. Und so nennt er seinen zweiten Sohn Fruchtbarkeit. Which is Romans 8:28. Und das ist Römer 8:28. God worked it all for the good. Denn Gott hat alles zum Guten gewirkt. But then years later, when his father Jacob finally comes to Egypt. Aber als er Jahre später sein Vater Jakob dann nach Ägypten kommt. And Joseph says, "Bless my sons." Und Joseph sagt, segne meine Söhne. Jacob puts his right hand on the head of Ephraim, the younger son. Da legt der Jakob seine rechte Hand auf Ephraim, den jüngeren der beiden. Whose name is fruitfulness. Das bedeutet eben Fruchtbarkeit. He refuses to bless forgetfulness. Und er weigert sich, das Vergessen zu segnen. As the first. Als Erstgeborenen. And it's such a picture for us. Und das ist so ein Bild für uns. Because somehow we don't want to forget. Denn auf irgendeine Art und Weise wollen wir nicht vergessen. We say we want to forget, but we don't want to. Wir sagen es zwar, aber wir wollen es nicht wirklich. So we name our kid Forget, so we don't forget. Also nennen wir unser Kind Vergessen, weil wir es nicht vergessen wollen. It's strange somehow. Irgendwie ist das merkwürdig. And he refused to bless him as the first. Und der Großvater hat sich geweigert, den Erstgeborenen zu segnen. Because what causes me to forget. Denn was mich dazu bringt, zu vergessen, ist die Frucht heraus, die Fruchtbarkeit. And this is such a healing what I'm about to say. Und das bedeutet so eine Heilung, das, was ich jetzt sagen God möchte. Can take anything that we mess up. Gott kann alles nehmen, wo wir einfach versagen. And turn it to the good. Und kann es in etwas Gutes verwandeln. Even the people that we hurt. Sogar die Menschen, die wir verletzen. So that we can forgive ourselves. Und so können wir uns selbst vergeben. God can turn that to the good. Gott kann das auch zum Guten wenden. And this is what sets us free. Und das ist das, was freisetzt. My past is forgiven. Meine Vergangenheit ist vergeben. I have a purpose for living. Ich habe eine Bestimmung, einen Sinn für mein Leben. Because I'm so free. Weil ich so frei bin. And I'm so free from all the hurts. Und ich bin so frei von all den Verletzungen. The hurts that have been done to me, the hurts that I have done. Die Verletzungen, die mir passiert sind, die ich verursacht habe. God is using all of it to the good. Gott verwendet all das für einen für eine gute so Sache. I don't have to be in bondage to it. Und so muss ich nicht mehr gefangen sein von diesen Dingen. Even if I've really messed up. Sogar wenn ich wirklich ganz grob versagt and habe. All of us have messed up at times. Und jeder von uns hat das gemacht. And this is where our unity begins. Und das ist da, wo Einheit beginnt. Those that were forgiven much, love much. Denen viel vergeben wurde, die lieben viel. How much do you feel that you've been forgiven? Wie viel spürst du, ist dir vergeben worden? It doesn't say those that sin much are love much. Es steht ja nicht da, die viel gesündigt haben, die lieben viel. Says those that were forgiven much. Es steht denen viel vergeben wurde. Now, die lieben I may forget to pray for somebody. Ich vergesse vielleicht für jemanden zu beten. And I say, Lord, you know what? That was a big sin. Und ich sage, Herr, das war echt eine große Sünde. I really, really should have prayed for that person. Ich hätte wirklich für diesen Menschen beten sollen. I just kept putting it off and I just forgot. Ich habe das immer wieder verschoben, vor mir hergeschoben und habe es dann and einfach I could vergessen. Consider that a huge sin. Und ich könnte das wirklich als große Sünde because beurteilen. I left that person without protection. Weil ich diese Person ohne einen Schutz gelassen habe. And I could consider that really big and just think, God, forgive me. Und ich könnte das als sehr groß erachten und wirklich bitten, dass Gott mir vergibt. And just think, you have forgiven me. And I'm just going to love people because of all you do for me. Und dann wird einem klar, was Gott einem alles vergeben hat. Und dann sagt man sich, ich werde einfach jetzt wirklich lieben, weil du mir so sehr vergeben hast. And then you have somebody who goes and out really hurts somebody. Und dann gibt es vielleicht einen, der geht von einer Situation weg und der hat jemanden wirklich verletzt. And they don't think much of it. Und der denkt nicht viel darüber nach. It's just a very, very little thing to them. Es ist für sie nur eine sehr kleine Sache. And they say, God, forgive me, I think I hurt somebody. Und sie sagen, Gott, vergib mir, ich glaube, ich habe jemanden wehgetan. And there's very little love. Und dann gibt es aber auch sehr wenig Liebe. See, this is where our love comes from. Denn daraus kommt unsere Liebe. This is the foundation. All of our sins were nailed to a cross. Das ist unser Fundament, dass alle unsere Sünden an ein Kreuz genagelt wurden. And if we could count all of our sins, it would be uncountable. Und wenn wir alle unsere Sünden zusammenzählen würden, man könnte sie nicht zählen. So the basis of our unity is that we've all been forgiven. Also ist die Grundlage für die Einheit, dass uns allen vergeben wurde. And we owe each other to love each other. Und wir schulden einander zu lieben. And what causes us to forget the pain that we've done? Und was uns dazu bringt, zu vergessen, den Schmerz, den wir verursacht haben. And the pain that we've experienced. Und den Schmerz, den wir erlebt haben. Is that if God could take the cross? Ist die Sache, dass wenn Gott das Kreuz verwenden the kann, most horrific thing that ever happened in history, das die furchtbarste Sache, die man je erfunden hat and in der Geschichte, turn it to the good, und es in etwas Gutes verwandelt, then he can turn anything we've experienced to dann the good. Kann er alles, was wir erfahren haben, auch zum Guten verwandeln. And this makes us one. Und das macht uns eins. This causes unity. Und das bringt Einheit. We are one because we've all been forgiven. Wir sind eins, weil uns allen vergeben wurde. And they will know that you are my disciples because you love one another. Und sie werden wissen, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr untereinander Liebe habt. So, I want you to take that other piece of paper now. Und ich hätte gerne, dass ihr den zweiten Abschnitt dieses Papiers nehmt. And I would like you to put a prayer request on there. Und dass ihr da ein Gebetsanliegen drauf schreibt. And you can put your name on it if you want. Und ihr könnt da euren Namen draufschreiben, wenn ihr wollt. Or you can keep it anonymous. Oder ihr könnt es auch anonym lassen. And then I'm going to hand them out at the door. Und dann werde ich die an der Tür austeilen. And someone's going to pray for you that maybe you never thought would pray for you. Und jemand wird für euch beten, an den ihr vielleicht nie denken würdet, dass er für euch betet. I'm going to pray that everybody gets the person that God wants you to get. Und ich werde dafür beten, dass jeder den Zettel bekommt, wo Gott will, dass ihr because that's one of the greatest expressions of love. Denn das ist eines der größten, der mächtigsten Ausdrücke von Liebe. We pray for one another. Dass einer für den anderen betet. So just take a moment. Also nehmt euch einen Moment Zeit. So if you fold that and then also wenn ihr das einmal zusammenfaltet. I'll hand them out to somebody at the door. Make sure you take one at the door when you go. We'll put them near those flowers. Just pick one up. Und wir werden sie einfach dort neben diese Blumenvase im Ausgang hinlegen. Maybe the ushers can pick them up. And betet einfach dafür, dass ihr auch den richtigen Zettel zieht. Und okay. Die Ordner werden das jetzt einsammeln. So, let's close in a prayer. Wir wollen mit einem Gebet schließen. Okay. Father in heaven, I thank you tonight, this morning. Vater im Himmel, ich danke dir heute Morgen. And thank you for your forgiveness. Danke für deine Vergebung. How can we ever repay you? Wie könnten wir dir je zurückgeben? But we can love the church. Aber wir können die Gemeinde lieben. We can love everyone. Wir können Liebe für jeden haben. Because you've loved us. Weil du uns geliebt hast. And Lord, if we can't forgive, und Herr, wenn wir nicht vergeben können, you can forgive through us. So kannst du doch durch uns vergeben. So maybe there's somebody this morning that you can't forgive. Und vielleicht ist heute Morgen jemand da, dem ihr nicht vergeben könnt. Maybe you can't forgive yourself. Vielleicht kannst du dir auch selbst nicht vergeben. Maybe you molested somebody. Vielleicht hast du jemanden belästigt. Maybe you betrayed your spouse. Vielleicht hast du deinen Partner betrogen. Maybe you've done something terrible. Vielleicht hast du etwas ganz Schlimmes getan. Und du kannst dir selbst nicht vergeben, weil du an den Schmerz denkst, den der andere erlebt. But God can use that. Aber Gott kann das verwenden. God can turn that to the good. Und Gott kann das zum Guten wenden. Let's pray this morning for forgiveness. Lass uns heute Morgen beten für Vergebung. That it would really reach deep into our hearts. Dass sie wirklich tief in unser Herz hineinreicht. And that we would forgive from the heart. Und dass wir von Herzen vergeben. Because God is doing it. Weil Gott es tut. Father in heaven, we want to forgive. Vater im Himmel, wir möchten vergeben. And we want to forget. Und wir wollen vergessen. And we ask you to do this in our lives. Und wir bitten, dass du das in unserem Leben machst. We cannot. Wir können's nicht. We ask you, Lord, forgive us. Wir bitten dich, Herr, vergib uns. And cleanse us. Und reinige uns. And give us hope. Und gib uns eine Hoffnung. You are working. Dass du wirkst. And some of the people that we've hurt or been hurt by, we'll see one day. Und dass einige der Menschen, denen wir Schmerz zugefügt haben oder die uns verletzt haben, dass wir sie sehen werden eines Tages. We pray that we hear the testimony. Und dass wir dann ihr Zeugnis hören können. You know, you meant it for evil. Dass wir es oder dass die Person es fürs Böse zu Bösen gemeint hat. But God turned it for good. Aber Gott hat etwas Gutes daraus gemacht. So Lord, we prayed this morning. Und so beten wir heute Morgen. And maybe there's somebody here who's never received Jesus. Und vielleicht ist heute Morgen jemand da und du hast Jesus noch nie angenommen. Just say a simple prayer. Sprich einfach ein einfaches Gebet. God forgive me. Sag Gott vergib mir. And come into my life. Und komm in mein Leben. I want to know Jesus. Ich möchte Jesus kennen. Forgive me. Vergib mir. Cleanse me. Reinige Give mich. Me your peace. Gib mir deinen Frieden. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen.